setze uns sie hin. Verbirg nicht dein Gesicht, die Ehre ließ uns keine Wahl. Wir folgen der Familienpflicht. So viel Blut sah ich noch nie, so viel tödliche Gewalt. Gewöhne deinen Blick ans harte Licht der Wirklichkeit. Du hast Herrschaft in den Adern, nimm dein Schicksal in die Hand. Unser Weg führt ganz nach oben, das gebietet unser Stand. Zum Ruhme der Familie verfolge meinen Plan. Zum Ruhme der Familie machst du dir Rom zum Untertan. Was sind eure Pläne, Vater? Der Papst hat uns schließlich abgewiesen. Du reist morgen ab nach Aachen. Das ist die Stadt des Kaisers. Zu den Barbaren? Verschont mich, Vater! Keine Widerrede! Ich lasse sogleich alles vorbereiten. In Aachen besuchst du die Schola Palatina und ich verschaffe dir Zugang zum Kaiserhof. Suche die Nähe Kaiser Lothars. Wenn nötig, befreunde dich mit ihm. Gewinne sein Vertrauen. Wenn der Papststuhl weiterhin den Einfluss des Kaisers zurückdrängt, wird Lothar früher oder später gegen Rom ziehen und für klare Verhältnisse sorgen müssen. Und dann bist du der Mann des Kaisers auf dem Papstthron. Ausgezeichnet, Vater. Papst Anastasius der Erste. Rom wird mich auf Händen tragen. Zum Ruhme der Familie verfolge ich deinen Plan. Zum Ruhme der Familie mach ich mir Rom zum Untertan. Zum